Saboteur hat mich eingeschlichen. Gehörst du den Bestechlichen? Vor der Staat werd ich finanziert, sinifiziert und observiert. Bin V-Mann, weil ich alles kann. V-Mann, V-Mann, wenn mir Linz nichts entgehen kann. V-Mann, ich nur bespitzen kann. Ich bin gut, gut vernetzt. Sitze bald im Arrest. Kipp ich Öl ins Feuer. Bleib ich das V-Mann ungeheuer. Bin V-Mann, weil ich alles kann. V-Mann. Bin V-Mann, wenn ich zu nichts gehen kann. V-Mann, mich nur bespitzen kann. Justiz und Verfassungsschutz, such ich deinen Schmutz. Schaffe ich gute Information für gute Koalition. Bin V-Mann, weil ich alles kann. Bin V-Mann. Bin V-Mann, weil ich alles kann. Bin V-Mann. Bin V-Mann, wenn du Linz nichts hingehen kann. V-Mann, wenn ich nur bespitzen kann. Denunzieren bin ich kreativ. Nach Verrat, ich nur Mief. Bin ich überall dabei. Landet alles in der Kartei. Bin V-Mann, weil ich alles kann. V-Mann. Bin V-Mann, weil meine Linse nicht entgehen kann. V-Mann, ich nur bespitzen kann. Nach Berlin, nach Neukölln!